Hello, hello, hello, friends. Hallo, hallo, hallo, Freunde. Our family of our devotional. Unsere Familie aus dem Andachtskanal. All over the world, you are spread out. Ihr seid über die ganze Welt verteilt. And we are so thankful we are allowed to serve you. Und wir sind so dankbar, dass wir euch dienen dürfen. So let's continue. Lasst uns also weitermachen. We still have quite a few verses in this chapter. Das Kapitel hat noch etliche Verse. Verse 30. Vers 30. Having determined our destiny ahead of time, da er unser Schicksal im Voraus bestimmt hat, he called us to himself and transferred his perfect righteousness to everyone he called. Rief er uns zu sich und übertrug seine vollkommene Gerechtigkeit auf jeden, der er rief. What a thought! Was für ein Gedanke! That our destiny has already been determined. Dass unser Schicksal bereits festgelegt wurde. You know, the New King James says, he who predestined us. Die Schlachterbibel sagt, die er aber vorherbestimmt hat. And I remember when we were in Bible school, there was this constant discussion, do we believe in predestination or do we not? Und ich erinnere mich, als ich an der Bibelschule war, gab es andauernd die Diskussion, ob wir in Vorherbestimmung leben oder nicht. Ah, you're a Calvinist. Ah, du bist ein Calvinist. Look. Schau. I do believe that God has predestined us. Ich glaube, dass Gott uns vorherbestimmt hat. But I don't believe that God has excluded anybody from that predestination. Aber ich glaube nicht, dass Gott irgendjemanden von dieser Vorherbestimmung ausgeschlossen hat. You know, first of all, what does it mean to be predestined? Erstens, was heißt es denn, vorherbestimmt zu sein? Secondly, why does Bible even use that word? Zweitens, warum verwendet die Bibel dieses Wort überhaupt? Never because God excludes anybody, but because God knows all things. Niemals, weil Gott jemanden ausschließt, sondern weil er allwissend ist. God knew that one day you would respond to his sacrifice, therefore he could predestine you. Gott wusste, dass du eines Tages auf sein Opfer eingehen würdest, deshalb konnte er dich vorherbestimmen. But I actually like so much more how the Passion actually expresses this here. Aber ich mag es ehrlich gesagt viel mehr, wie die Passion es hier ausdrückt. That he actually determined our destiny ahead of time. Dass er nämlich unser Schicksal im Voraus bestimmt hat. You know, once you come to peace in your heart that you have been already before the foundation of the world chosen. Wenn du in deinem Herzen zu einem Frieden kommen kannst, dass du bereits vor Grundlegung der Welt erwählt wurdest. Ahead of time, your destiny has already been established in heaven. Dass schon im Voraus deine Bestimmung im Himmel festgelegt gesetzt wurde. Then why do we have to stress so much about our destiny? Warum machen wir uns dann so viel Stress wegen unserer Berufung? I don't know how many messages I get a week from people who are lost and confused. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich pro Woche von Leuten erhalte, die orientierungslos und durcheinander sind. And they want a prophetic word because they don't know what their destiny is. Und sie wollen ein prophetisches Wort, denn sie wissen nicht, was ihre Bestimmung ist. And the more words they get, the more confused they are. Doch je mehr Worte sie erhalten, desto verwirrter sind sie. Because if in your heart it's not settled that your destiny has been determined, the prophetic words are not going to help you. Denn wenn in deinem Herzen nicht verankert ist, dass du vorherbestimmt bist, werden dir auch prophetische Worte nicht helfen. Now, of course, I'm never against prophetic words. How could I? Natürlich bin ich niemals gegen prophetische Worte. Wie könnte ich? But what I'm trying to tell you is there are certain truths that need to be settled in your heart. Ich will dir aber sagen, dass es gewisse Wahrheiten gibt, die in deinem Herzen festgeschrieben sein müssen. And one of them is that before you even existed, your destiny was already determined. It's all settled. Eine davon ist, dass deine Bestimmung bereits festgelegt war, bevor es dich überhaupt gab. Alles steht bereits fest. Look, he called us to himself and transferred his perfect righteousness to everyone he called. Er rief uns zu sich und übertrug seine vollkommene Gerechtigkeit auf jeden, der er rief. I don't think I can ever forget that moment. Ich denke, ich werde nie den Moment vergessen. When the Lord said to me, Reinhard, do you want to have my righteousness or your own? Als der Herr zu mir sagte, Reinhard, möchtest du meine Gerechtigkeit oder deine eigene? I said, of course, Lord, yours. Ich sagte, natürlich, deine, Herr. And then he said, then you never justify yourself again. Darauf sagte er, dann rechtfertige dich nie mehr selbst. If you justify yourself, that means you have taken your justification in your own hands and you don't have mine. Dich selbst zu rechtfertigen bedeutet, dass du deine Rechtfertigung in deine eigenen Hände genommen hast und nicht meine besitzt. So never again justify yourself. Also rechtfertige dich nie mehr selbst. You know, this was such an important revelation to my heart. Das war so eine wichtige Offenbarung für mein Herz. Because God's righteousness is so much more perfect than you can ever give to yourself. Denn Gottes Gerechtigkeit ist viel viel perfekter als die, die du dir selbst geben kannst. You can justify yourself all day long, that does not make you just. Du kannst dich den ganzen Tag lang rechtfertigen, das macht dich aber nicht gerecht. But when God makes me righteous, that's true justification. Doch wenn Gott dich gerecht macht, dann ist es die wahre Rechtfertigung. Why is that the only true and perfect righteousness? Warum ist das die einzige und perfekte Gerechtigkeit? Because look what he says. Schau, was er sagt. He transferred it to me. Er übertrug sie mir. Not my righteousness fixed up. Nicht meine Gerechtigkeit wurde wiederhergestellt. But his perfect righteousness transferred to me. Sondern seine perfekte Gerechtigkeit wurde mir übertragen. Jesus never sinned ever. Jesus sündigte niemals. Therefore he was perfectly righteous. Deshalb war er vollkommen gerecht. And that's the one that's been transferred. It's right being put on my account. Und das wurde auf mich übertragen. Es wurde direkt auf mein Konto gebucht. So once we understand that, we have no more need to justify ourselves. Sobald wir das verstehen, haben wir kein Bedürfnis mehr, uns zu rechtfertigen. So whatever the devil screams into your ear, what does it matter? Egal was der Teufel dir ins Ohr schreit, was macht das schon? Why do we even argue with the devil who accuses us? Warum argumentieren wir überhaupt mit dem Teufel, der uns anklagt? If before God I have the righteousness of Jesus Christ himself, why do I need to talk to the devil about that? Wenn ich vor Gott die Gerechtigkeit von Jesus höchstpersönlich habe, warum muss ich dann mit dem Teufel darüber reden? Why do we dwell on the sins of the past when in reality, I've been made perfectly righteous before God. Warum reiten wir auf den Sünden der Vergangenheit herum, wenn wir doch in Wirklichkeit vollkommen gerecht vor Gott gemacht wurden? So rather than trying to fight all the guilt and shame of the past, also anstelle all die Schuld und Scham der Vergangenheit zu bekämpfen, what we need to do is we need to establish this truth in our heart. Müssen wir stattdessen diese Wahrheiten in unserem Herzen verankern? We have been His righteousness has been transferred to us. Jesu Gerechtigkeit ist mir übertragen worden. But Reinhard, I sinned today. Aber Reinhard, ich habe heute gesündigt. Well, don't you think that his righteousness is stronger than your sin? Denkst du nicht, dass seine Gerechtigkeit stärker ist als deine Sünde? If it's been transferred to you, do you think he's going to remove it from you when you sin? Wenn sie dir übertragen wurde, denkst du dann, dass er sie dir wieder wegnimmt, wenn du sündigst? If you were righteous in yourself, he wouldn't have had to give you his righteousness. Wenn du aus dir selbst heraus gerecht wärst, dann hätte er dir seine Gerechtigkeit gar nicht erst geben brauchen. The very reason why he had to give you his righteousness is because you didn't have your own. Der einzige Grund, warum er dir seine Gerechtigkeit geben musste, ist, dass du keine eigene hattest. So when you sin, your righteousness is not removed from your account. Wenn du sündigst, wird deine Gerechtigkeit also nicht von deinem Konto abgebucht. It's been transferred. Sie wurde übertragen. It cannot be taken away from you. Sie kann dir nicht weggenommen werden. So remember this. Denk also daran. It's been a transferred righteousness, not an earned righteousness. Es ist eine übertragene Gerechtigkeit und keine verdiente Gerechtigkeit. And those who possess this perfect righteousness, he co-glorified with his son. That's the last part of the verse. Und diejenigen, die seine vollkommene Gerechtigkeit besitzen, hat er zusammen mit seinem Sohn verherrlicht. Das ist der letzte Teil des Verses. Look what it says. And those, it's so incredible, those who have this righteousness, he co-glorified. Schau, es heißt, diejenigen, die seine Gerechtigkeit besitzen, sind mit ihm verherrlicht. Das ist so wichtig. We have Jesus' glory. Wir haben Jesu Herrlichkeit. So not only do we have his righteousness, but we carry his glory. Wir haben also nicht nur seine Gerechtigkeit, sondern tragen auch seine Herrlichkeit. One of the meanings of this Greek word here for glory, eine der Bedeutungen des griechischen Wortes, das hier für Herrlichkeit verwendet wird, is dignity and worth. Ist Würde oder Wert. Look, Ollie. Schau. God, because he transferred his own righteousness to you, weil Gott dir seine eigene Gerechtigkeit übertragen hat, God transferred the righteousness of Jesus to you, weil Gott dir seine eigene Gerechtigkeit übertragen hat, he now gave you dignity and worth. Hat er dir nun Würde und Wert verliehen? Walk through life with dignity and worth, my friend. Gehe mit Würde und Wert durchs Leben, mein Freund. Don't take it from what you do or what you've done or what you've not done. Zieh sie nicht aus dem, was du tust, was du getan oder nicht nicht getan hast. Appropriate by faith and say, I have worth and dignity. Ergreife sie im Glauben und sage, ich habe Wert und Würde. Therefore, I will walk just like this. Darum werde ich genau so leben. These are the true sons of God. Das sind die wahren Söhne Gottes. See you tomorrow. Bis morgen.